Ding. Club Ding mit Florian. Einen schönen Montagabend. Das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch mit dem deutschen Producer-Duo And Him. Seit über 10 Jahren sind sie schon im Geschäft und konnten sich inzwischen mit ihrem ganz eigenen Sound etablieren. Los geht's mit Aquapline, Crider und Tom Starr. Bisschen untypisch, aber ich finde es ein guter Intro-Song. Geht gut nach vorne, vor allen Dingen mit dem starken Breakbeat-Rhythmus ist das Ding richtig, richtig geil geworden. KQ, Sweet Little Nothing, direkt danach. Der in Brighton ansässige DJ und Producer KQ kehrt diesen Herbst mit einer brandneuen Single Sweet Nothing auf Nick Fankulous Label Safe Records zurück. unser Ding. Club-Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Dance Like You, britisches DJ- und Produzentenduo gibt diesem Herbst mit ihrer brandneuen Single Dance Like You ein Debüt auf dem Imprint Nothing Else Matters Label. Beide haben eine lebenslange Leidenschaft für die Musik und ihre Produktionen sind wirklich weltbekannt. Gleich für euch Fred Again, Delia, schöner, emotionaler Deep House Track. Krasse Geschichte, inspiriert von der ganzen Geschichte durch eine Panikattacke in einem Club. Und da brauchst du die ganz bestimmte Person, die dich da wieder rausholt. Jetzt hört ihr aber den kolumbianischen DJ und Produzent Joe Lason. Der gibt diesen Herbst mit einer brandneuen Sandwich-EP sein Debüt auf Pirate Copies Music. Hat seine Leidenschaft für die EDM-Musik schon recht früh mit 15 entdeckt. Und bombastischer, unerwarteter Break bei 3 Minuten 45. Der Track jetzt für euch im Clubding. takes getting faster. Oh my God. Talk to me. I knew we were gonna dance, but we danced so hard. Touch me. Holy shit. Talk to me. Laserding. Clubding. Live Mix. Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. 22 Uhr. Unser Ding. Club-Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Thank you. Bump. Ja, das war einer Level 10 von Sensor Records. Das ist eine Compilation, die die wichtigsten Sounds vorstellen, die Techno derzeit ausmachen. War wirklich richtig krass. Ein in Melbourne ansässiger DJ und Produzent, der hat ziemlich viele gute Veröffentlichungen gemacht. Davor habt ihr Avira und the Golden Boy gehört, Reach Out for Your Love. Der Track geht ordentlich nach vorne, ist was für den Mainfloor. Und EDX mit Condrum. Jetzt für euch das deutsche Producer-Duo and him, Simon Hähnel, Tobias Müller. Die beiden sind schon seit 10 Jahren im Geschäft, konnten sich einen eigenen Sound etablieren. Den bezeichnen sie selbst als Superhouse. Großer visueller Wiedererkennungswert, vor allen Dingen in ihren Musikvideos. Und geiler Sound, jetzt 1 Stunde lang für euch im Club. sun. Better keep moving until your race is run. We'll be right back. don't hide, we don't try.